Abschnitt 6 aus David Copperfield, Band 6 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 36. Kapitel: Enthusiasmus. Ich fing den nächsten Tag abermals mit einem Bade an und machte mich dann nach Highgate auf den Weg. Ich war nicht mehr entmutigt, ich scheute mich nicht vor einem schäbigen Rock und fühlte keine Sehnsucht nach wackern Grauschimmeln. Ich betrachtete den Unfall, der uns betroffen hatte, heute in ganz anderer Weise als gestern. Ich hatte weiter nichts zu tun, als meiner Tante zu zeigen, dass ihre frühere Güte nicht an einen gefühllosen, undankbaren Gegenstand weggeworfen worden. Ich hatte weiter nichts zu tun, als die mühselige Schule meiner jungen Jahre zu benutzen und mit entschlossenem und standhaftem Herzen ans Werk zu gehen. Ich hatte weiter nichts zu tun, als die Axt zur Hand zu nehmen und mir selbst durch den Wald von Schwierigkeiten einen Weg zu bahnen, indem ich die Bäume niederhieb, bis ich zu Dora kam. Und ich ging raschen Schrittes von dannen, als könnte ich es durchs Gehen verrichten. Als ich auf der mir vertrauten Straße nach Highgate dahinging, diesmal auf einem ganz anderen Wege als jenem alten des Vergnügens, an den er mich erinnerte, war es, als ob mein Leben sich ganz und gar verändert hätte. Aber das entmutigte mich nicht. In dem neuen Leben kam mir ein neuer Wille, ein neues Ziel. Groß war die Arbeit, kostbar der Lohn. Dora war der Lohn und Dora musste gewonnen werden. Ich geriet so sehr in Begeisterung, dass es mir ordentlich leid tat, dass mein Rock nicht schon ein klein wenig schäbig war. Ich ersehnte mich unter Umständen, die Beweis von meiner Kraft ablegten, auf die Bäume in dem Walde der Schwierigkeiten loszuhauen. Ich hatte große Lust, einen Alten mit einer Drahtmaske vor dem Gesicht, der Steine am Wege klopfte, einen Augenblick um seinen Hammer zu bitten, damit ich für Dora einen Pfad über Granit bahnen könnte. Meine Aufregung versetzte mich in eine solche Hitze und brachte mich so sehr außer Atem, dass es mir vorkam, als ob ich wer weiß wie viel verdient hätte. In diesem Zustand trat ich in ein Häuschen, das zu vermieten war, und besichtigte es ganz genau, denn ich fühlte mich gedrungen, praktisch zu sein. Es passte für mich und Dora ausgezeichnet. Vorn ein kleiner Garten, in dem Jip herumlaufen und durch das Gitter die Leute anbellen konnte, und oben eine schöne Stube für meine Tante. Ich verließ das Haus wieder, noch erhitzter und rascher als je, und rannte nach Highgate mit einer Schnelligkeit, dass ich eine volle Stunde zu früh ankam. Und selbst wenn dies nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich erst herumgehen müssen, um mich abzukühlen, ehe ich vor anständigen Leuten erscheinen konnte. Meine erste Sorge, nachdem ich dies getan, war, des Doktors Haus zu finden. Es war nicht in dem Teile von Highgate, wo Mrs. Steerforth wohnte, sondern auf der anderen Seite des kleinen Städtchens. Als ich es gefunden hatte, ging ich, von einem unüberwindlichen Hange getrieben, in ein Gässchen neben Mrs. Steerforths Haus zurück und blickte über die Gartenmauer. Sein Zimmer war zu und die Laden vor den Fenstern vorgesetzt. Die Tür des Gewächshauses stand offen und Rosa Dartle ging mit unbedecktem Kopfe und raschem, ungestümem Schritt im Garten auf und ab. Sie erinnerte mich an ein wildes Tier, das auf einer altgewohnten Strecke seine Kette hin und her schleppt und sich das Herz abgrämt. Mit dem Wunsche, lieber gar nicht hergekommen zu sein, stahl ich mich wieder fort und ging bis gegen 10 Uhr spazieren. Die Kirche mit dem schlanken Turme, die jetzt oben auf der Höhe steht, war damals noch nicht vorhanden, um mir die Zeit zu verkünden. Ein altes, unabgeputztes Haus, eine Schule, stand damals noch auf jener Stelle, und es mag ein schönes Haus gewesen sein, um darin in die Schule zu gehen, wie ich mich noch recht wohl erinnere. Als ich das Häuschen des Doktors erreichte, ein hübsches altes Haus, das er nach einigen noch ganz neu aussehenden Verzierungen und Ausbesserungen zu urteilen, nicht ohne einige Unkosten umgebaut haben mochte, sah ich ihn in dem Garten an der Seite des Hauses herumgehen, mit Gamaschen und Brille, ganz wie ehedem, als ob er seit meiner Schulzeit nie aufgehört hätte, spazieren zu gehen. Auch seine alten Gefährten waren bei ihm, denn es standen viele hohe Bäume in der Nähe und zwei oder drei Krähen hüpften auf dem Rasen herum und sahen ihn an, als ob sie mit den Canterbury-Krähen in Korrespondenz ständen und ihn deshalb genau beobachteten. Da ich wusste, wie ganz nutzlos es war, aus dieser Entfernung seine Aufmerksamkeit auf mich lenken zu wollen, so erlaubte ich mir, die Tür zu öffnen und ihm nachzugehen, damit ich ihm begegnete, wenn er sich umdrehte. Als er dies tat und auf mich zukam, sah er mich ein paar Augenblicke lang gedankenvoll an, offenbar ohne im geringsten an mich zu denken, und dann erhellte sein wohlwollendes Gesicht außerordentliche Freude, und er ergriff meine beiden Hände. »Ah, lieber Copperfield«, sagte der Doktor, »Sie sind ja zum Manne geworden. Wie geht es Ihnen?« »Es freut mich, Sir, Sie zu sehen. Mein lieber Copperfield, Sie sehen ausgezeichnet aus. Sie sind ganz, ja, oh Gott!« Ich sprach die Hoffnung aus, ihn wohlzufinden, so wie Mrs. Strong. »Oh, ja, ja«, sagte der Doktor, »Annie befindet sich ganz wohl und wird sich freuen, Sie zu sehen.« »Sie waren immer Ihr Liebling. Sie äußerte es gestern Abend, als ich Ihren Brief zeigte und, ja natürlich, Sie erinnern sich noch an Mr. Jack Morden, Copperfield?« »Vollkommen noch, Sir.« »Natürlich«, sagte der Doktor, »natürlich. Er befindet sich auch recht wohl.« »Ist er wieder zurückgekehrt, Sir?« frug ich. »Aus Ostindien«, sagte der Doktor, »ja, Mr. Jack Morden konnte das Klima nicht vertragen. Mrs. Markleham, Sie haben Mrs. Markleham nicht vergessen?« »Den alten Soldaten vergessen und in so kurzer Zeit!« »Die arme Mrs. Markleham«, sagte der Doktor, »machte sich viele Sorgen um ihn. So ließen wir ihn wieder zurückkehren und wir kauften ihm ein kleines Plätzchen, wo es ihm viel besser gefällt.« Ich kannte Mr. Jack Morden gut genug, um zu vermuten, dass dies ein Plätzchen war, wo nicht viel zu tun, aber viel Gehalt einzuziehen war. Der Doktor, der die Hand auf meine Schulter gestützt und das freundliche Gesicht mir ermutigend zugewendet auf- und abging, fuhr fort. »Aber um von Ihrem Vorschlag zu sprechen, lieber Copperfield, er ist mir gewiss höchst angenehm, aber können Sie Ihre Zeit nicht besser anwenden? Sie haben sich seinerzeit bei uns ausgezeichnet. Sie haben Anlagen zu vielen guten Dingen. Sie haben einen Grund gelegt, auf dem sich jedes Gebäude erheben kann. Und ist es nicht schade, dass Sie die schönste Zeit Ihres Lebens einer so armseligen Beschäftigung, wie Sie bei mir finden, widmen sollen?« Ich wurde wieder sehr enthusiastisch und unterstützte meine Bitte mit einer etwas poetischen Deklamation, erinnerte aber den Doktor dabei, dass ich bereits einen Beruf habe. »Das ist freilich richtig«, entgegnete der Doktor. »Jedenfalls macht es einen Unterschied, dass Sie schon ein bestimmtes Studium haben. Aber, mein lieber junger Freund, was sind 70 Pfund jährlich?« »Sie verdoppeln unser Einkommen, Dr. Strong«, sagte ich. »Gott, Gott«, entgegnete der Doktor, »wer sollte das denken? Nicht, dass ich meine, mich streng auf 70 Pfund jährlich zu beschränken, weil ich stets beabsichtigt habe, dem jungen Freunde, den ich auf diese Weise beschäftige, ein Geschenk zu machen. Sicher habe ich immer ein jährliches Geschenk mit in Rechnung gebracht«, sagte der Doktor, der immer noch die Hand auf meine Schulter gestützt auf- und abging. »Verehrter Lehrer«, sagte ich, und diesmal wirklich ohne alle Deklamation, »dem ich mehr Verpflichtungen schuldig bin, als mein Dank jemals aussprechen kann.« »Nein, nein«, unterbrach mich der Doktor, »verzeihen Sie.« Wenn Sie meine freie Zeit benutzen wollen, und dies sind meine Morgen- und Abendstunden, und glauben, dass sie 70 Pfund jährlich wert ist, so erweisen Sie mir einen so großen Dienst, dass ich meinen Dank gar nicht aussprechen kann. »Oh Gott, Gott«, sagte der Doktor unschuldig, »dass man mit so wenig so viel ausrichten kann. Gott, Gott! Und wenn Sie sich verbessern können, werden Sie es tun. Auf Ihr Wort jetzt«, sagte der Doktor, womit er sich immer sehr ernstlich an die Ehre von uns Schulknaben gewendet hatte. »Auf mein Wort, Sir«, gab ich zurück, indem ich in unserer alten Schulweise antwortete. »So sei es«, denn sagte der Doktor, klopfte mich auf die Schulter und ging die Hand dort lassend weiter neben mir her. »Und ich werde 20-mal glücklicher sein«, sagte ich mit ein wenig, ich hoffe, unschuldiger Schmeichelei, »wenn Sie mich bei dem Wörterbuch beschäftigen.« Der Doktor blieb stehen, klopfte mich lächelnd auf die Schulter und rief mit einem höchst ergötzlich aussehenden Triumph aus, als ob ich die tiefsten Tiefen menschlichen Scharfsinns erschöpft hätte: »Mein lieber junger Freund, Sie haben es erraten, es ist das Wörterbuch.« Wie konnte es auch etwas anders sein? Seine Taschen waren damit so ausgefüllt wie sein Kopf. Es guckte bei ihm in allen Richtungen heraus. Er sagte mir, dass er wieder wunderbare Fortschritte damit gemacht, seitdem er sich von der Schule zurückgezogen, und dass ihm nichts besser passen könnte als der Vorschlag, früh und abends ein paar Stunden zu arbeiten, da er sich angewöhnt habe, den Tag über mit seiner Studiermütze auf- und abzugehen. Seine Papiere seien etwas in Verwirrung geraten, weil Mr. Jack Morden sich neuerlich manchmal als Sekretär angeboten habe und an diese Art Beschäftigung nicht sehr gewöhnt sei. Aber wir würden bald alles in Ordnung haben und dann rasche Fortschritte machen. Später fand ich, dass Mr. Jack Mordens Bemühungen mir die Sache viel schwieriger gemacht hatten, als ich erwartete, denn er hatte sich nicht darauf beschränkt, unzählige Missverständnisse zu machen, sondern hatte auch auf die Manuskripte des Doktors so viele Soldaten- und Damenköpfe gezeichnet, dass ich oft gar nicht klug daraus werden konnte. Der Doktor war ganz erfreut über die Aussicht, bald ans Werk zu gehen, und wir verabredeten, am nächsten Morgen um 7 Uhr anzufangen. Wir wollten jeden Morgen 2 Stunden und jeden Abend 2 oder 3 Stunden arbeiten, mit Ausnahme von Sonnabend, wo ich ruhen sollte. Dasselbe war natürlich sonntags der Fall, und ich musste dies für sehr leichte Bedingungen halten. Nachdem unsere Pläne so zur gegenseitigen Befriedigung geordnet waren, führte mich der Doktor ins Haus, um mich Mrs. Strong vorzustellen. Wir fanden sie in dem neuen Studierzimmer des Doktors, wo sie seine Bücher abstäubte. Eine Freiheit, die nur sie sich mit diesen geheiligten Lieblingen erlauben durfte. Sie hatten meinetwegen das Frühstück verschoben, und wir setzten uns zusammen an den Tisch. Wir hatten noch nicht lange Platz genommen, als ich in Mrs. Strongs Gesicht, noch ehe ich etwas hörte, das Zeichen einer nahen Ankunft erblickte. Ein Herr kam an das Tor geritten, führte das Pferd in den kleinen Hof, als ob er hier zu Hause wäre, band es an einem Ring in der Mauer an und trat, die Peitsche in der Hand, in das Frühstückszimmer. Es war Mr. Jack Morden, und Mr. Jack Morden schien mir in Ostindien durchaus nichts gewonnen zu haben. Ich war jedoch heute sehr streng gegen junge Leute, die keine Bäume in dem Walde der Schwierigkeiten fällten, und mein Urteil muß daher mit Vorsicht aufgenommen werden. »Mr. Jack«, sagte der Doktor, »Copperfield.« Mr. Jack Morden schüttelte mir die Hand, aber, wie mir vorkam, nicht sehr herzlich und mit einer gleichgültigen Gönnermiene, die mich im Geheimen sehr ärgerte. Aber diese Gleichgültigkeit war etwas wahrhaft Wunderbares, außer wenn er seine Cousine Annie anredete. »Haben Sie schon gefrühstückt, Mr. Jack?«, sagte der Doktor. »Ich frühstücke fast nie«, erwiderte er und lehnte den Kopf in den Großvaterstuhl zurück. »Es langweilt mich.« »Gibt's heute etwas Neues?«, frug der Doktor. »Durchaus nicht, Sir«, erwiderte Mr. Morden. »Man spricht davon, die Leute oben im Norden wären hungrig und unzufrieden. Aber sie sind immer irgendwo hungrig und unzufrieden.« Der Doktor machte ein ernstes Gesicht und sagte, als ob er von etwas anderem zu sprechen wünschte, »So gibt's also gar nichts Neues. Und nichts Neues heißt, es ist so viel wie etwas Gutes Neues.« »In den Zeitungen steht eine lange Geschichte von einem Mord«, bemerkte Mr. Morden, »aber es wird immer irgendwo gemordet und ich habe sie nicht gelesen.« Eine affektierte Gleichgültigkeit gegen alle Handlungen und Leidenschaften der Menschheit galt damals noch nicht wie jetzt für eine ausgezeichnete Eigenschaft. »Ich habe gesehen, wie sie zur Mode geworden ist.« Ich habe sie mit solchem Erfolg zur Schau tragen sehen, dass ich feine Herren und Damen gekannt habe, die ebenso gut als Raupen hätten geboren werden können. Vielleicht fiel sie mir damals mehr auf, weil sie mir etwas Neues war. Aber jedenfalls erhöhte es weder meine Meinung von Mr. Jack Morden, noch verstärkte es mein Vertrauen in ihn. »Ich wollte fragen, ob Annie heute Abend in die Oper gehen wollte«, sagte Mr. Morden zu ihr gewendet. »Es ist die letzte gute Vorstellung in dieser Saison, und eine Sängerin tritt heute auf, welche sie wirklich hören sollte. Sie ist ganz ausgezeichnet. Außerdem ist sie so liebenswürdig hässlich«, schloss er, wieder in Gleichgültigkeit versinkend. Der Doktor, dem das immer gefiel, was Aussicht hatte, seiner jungen Frau zu gefallen, sagte zu ihr, »Du musst gehen, Annie, du musst gehen.« »Ich möchte lieber zu Hause bleiben«, sagte sie zu dem Doktor, »ich möchte viel lieber zu Hause bleiben.« Ohne ihren Vetter anzusehen, wendete sie sich dann an mich und frug nach Agnes und ob sie vielleicht heute herkommen würde, und legte so deutlich ihre Unruhe an den Tag, dass ich mich wunderte, dass es der Doktor, der auf seinen Toast Butterstrich nicht sah, so offenbar war es. Aber er sah nichts. Er sagte ihr scherzend, sie sei jung und müsse sich unterhalten und zerstreuen und müsse sich von einem alten, langweiligen Kerl nicht langweilen lassen. Außerdem setzte er hinzu, sollte sie ihm später die Lieder der neuen Sängerin vorsingen, und wie konnte sie das tun, wenn sie nicht ging? So ließ sich der Doktor nicht abbringen, sie für die Oper zu engagieren, und Mr. Jack Morden sollte zum Essen wieder herkommen. Darauf begab er sich wieder auf seinen Posten, wie ich vermute, aber jedenfalls ritt er auf seinem Pferde fort wie ein Mann, der wenig zu tun hat. Ich war den nächsten Morgen neugierig zu erfahren, ob sie in der Oper gewesen war. Sie war nicht dort gewesen, sondern hatte nach London geschickt, um ihrem Vetter absagen zu lassen, und einen Nachmittagsbesuch bei Agnes gemacht und hatte den Doktor beredet, sie zu begleiten. Und dann waren sie über das freie Feld nach Hause zurückgekehrt, da das Wetter so schön war, wie mir der Doktor erzählte. Ich fragte mich, ob sie wohl gegangen wäre, wenn Agnes nicht in der Stadt gewesen wäre, und ob Agnes auch auf sie einen guten Einfluss ausübte. Sie sah etwas bedrückt aus, wie mir vorkam, aber es war ein gutes Gesicht oder ein sehr heuchlerisches. Ich sah sie oft an, denn sie saß die ganze Zeit, wo wir arbeiteten, am Fenster und bereitete unser Frühstück, das wir während der Arbeit verzehrten. Als ich um 9 Uhr fortging, kniete sie vor dem Doktor und zog ihm die Schuhe und Gamaschen an. Ein sanfter Schatten von einigen grünen Blättern, die zum Fenster hereinhingen, lag auf ihrem Gesicht, und ich dachte auf dem ganzen Heimwege an den Abend, wo ich gesehen hatte, wie sie ihn anblickte, als er las. Ich hatte jetzt ziemlich viel zu tun, stand früh um 5 auf und kam erst um 9 oder 10 Uhr abends nach Hause. Aber es machte mir außerordentliche Freude, so stark beschäftigt zu sein. Ich ging niemals langsam und sagte mir voll Begeisterung, je mehr ich mich abmühe, desto mehr tue ich mir, Dora zu verdienen. Ich hatte Dora noch nichts von meinen veränderten Umständen gesagt, weil sie Miss Mills in wenigen Tagen besuchen sollte, und ich hatte alle Mitteilungen bis dahin aufgeschoben. In meinen Briefen, die Miss Mills im Geheimen besorgte, hatte ich ihr bloß gesagt, dass ich ihr viel zu erzählen hätte. Unterdessen setzte ich mich auf halbe Rationen von Bärenschmalz, gab wohlriechende Seife und Lavendelwasser ganz auf und verkaufte mit großen Opfern 3 Westen, weil alles dies zu luxuriös für mein ernstes Lebensziel war. Damit noch nicht zufrieden und von Ungeduld erfüllt, noch mehr zu tun, suchte ich Traddles auf, der jetzt hinter dem Dachgiebel eines Hauses in Castle Street, Holborn, wohnte. Ich nahm Mr. Dick mit, der mich schon 2-mal nach Highgate begleitet und seine Bekanntschaft mit dem Doktor wieder angeknüpft hatte. Ich nahm Mr. Dick mit, weil er, das Missgeschick meiner Tante lebhaft fühlend und von dem aufrichtigen Glauben erfüllt, dass kein Galeerensklave oder Sträfling angeschränkter arbeitete als ich, anfing, Laune und Appetit zu verlieren aus Kummer, dass er nichts Nützliches zu tun hatte. In dieser Stimmung war er unfähiger als je, die Denkschrift zu Ende zu bringen, und je angestrengter er daran arbeitete, desto öfter kam das unglückliche Hauptkönig Karls des Ersten hinein. Von der ernsten Besorgnis erfüllt, dass seine Krankheit zunehmen könnte, wenn wir ihn nicht durch eine unschuldige Täuschung glauben machten, dass er uns von Nutzen sei, oder wenn wir ihn nicht auf irgendeine Weise nützlich verwendeten, was natürlich noch besser war, hatte ich mich entschlossen zu sehen, ob Traddles uns helfen könne. Ehe ich zu ihm ging, setzte ich ihm das Geschehene ausführlich auseinander, und Traddles schrieb mir einen herrlichen Brief, in dem er seiner Teilnahme und seiner Freundschaft Ausdruck gab, zurück. Wir fanden ihn eifrig beschäftigt am Schreibtische, erquickt durch den Anblick des Blumenuntersatzes und des kleinen runden Tisches in einer Ecke des Zimmers. Er empfing uns sehr herzlich, und seine Freundschaft mit Mr. Dick war im Augenblick geschlossen. Mr. Dick gab die feste Überzeugung zu erkennen, ihn schon einmal gesehen zu haben, und wir beide sagten dazu: sehr wahrscheinlich. Der erste Gegenstand, über den ich Traddles zu Rate zu ziehen hatte, war folgender. Ich hatte gehört, dass viele Personen, die sich später in verschiedenen Fächern ausgezeichnet hatten, ihre Laufbahn mit Berichterstatten über die Parlamentssitzungen begonnen hatten. Da Traddles die Zeitungskarriere auch als eine seiner Hoffnungen gegen mich erwähnt hatte, so hatte ich jetzt auch daran gedacht und Traddles geschrieben, dass ich zu wissen wünschte, wie ich mich zum Berichterstatter fähig machen könnte. Traddles sagte mir jetzt, dass die bloß mechanische Kunst, die außer in seltenen Fällen einem guten Berichterstatter unentbehrlich sei, nämlich eine vollständige und gänzliche Herrschaft über das Geheimnis der Stenografie, fast ebenso schwer sei wie das Erlernen von 6 Sprachen, und dass ich diese Kunst mit großer Ausdauer vielleicht in einigen Jahren lernen lasse. Traddles meinte natürlich, dass dies genüge, um mich von meinem Entschluss abzubringen. Aber ich, der nur erkannte, dass hier wirklich ein paar recht große Bäume niederzuhauen wären, beschloss sofort, meinen Weg zu Dora mir durch diesen Urwald zu bahnen. »Ich bin dir recht sehr verpflichtet, lieber Traddles«, sagte ich, »ich werde morgen anfangen.« Traddles Erstaunen sprach sich in seinem Gesicht aus, denn er wusste noch nichts von meiner begeisterten Stimmung. »Ich werde mir ein gutes Lehrbuch der Stenografie kaufen«, sagte ich, »ich werde mich damit in den Commons beschäftigen, wo ich nicht halb genug zu tun habe. Ich werde zur Übung die Reden in unserem Gericht nachschreiben, lieber Traddles, und ich werde es lernen.« »Mein Gott«, sagte Traddles und machte die Augen weit auf, »ich hätte nicht gedacht, dass du ein so entschlossener Charakter wärest, Copperfield.« Ich weiß nicht, wie er es gewusst haben sollte, denn mein gegenwärtiger Charakter kam mir selbst neu genug vor. Ich ging jedoch darüber hinweg und brachte Mr. Dick aufs Tapet. »Ach, wenn ich etwas tun könnte, Mr. Traddles«, sagte Mr. Dick betrübt, »wenn ich die Trommel schlagen könnte oder etwas blasen?« »Der Arme, ich zweifle nicht, dass er eine solche Beschäftigung jeder anderen vorgezogen hätte.« Traddles, der um alles in der Welt das Gesicht nicht verzogen hätte, erwiderte mit ruhiger Fassung, »Sie schreiben sehr gut, Sir. Sagtest du es mir nicht, Copperfield?« »Vortrefflich«, sagte ich, und das war wirklich der Fall. Er schrieb ungewöhnlich sauber und hübsch. »Könnten Sie wohl Akten abschreiben, wenn ich Ihnen welche verschaffte?« sagte Traddles. Mr. Dick sah mich ungewiss an. »Meinen Sie, Trotwood?« Ich schüttelte den Kopf. Mr. Dick schüttelte auch den Kopf und seufzte. »Sagen Sie es ihm von der Denkschrift«, sagte Mr. Dick. Ich setzte Traddles auseinander, dass es sehr schwer sei, König Karl I. aus Mr. Dicks Manuskripten herauszubringen, und Mr. Dick hörte zu, während er Traddles sehr ehrerbietig und ernst ansah und an seinem Daumen saugte. »Aber die Akten, die ich meine, sind schon ganz fertig und brauchen ja bloß abgeschrieben zu werden«, sagte Traddles nach einigem Besinnen. »Würde das nicht einigen Unterschied machen, Copperfield? Jedenfalls könnte man es ja versuchen.« Das flößte uns neue Hoffnung ein. Traddles und ich besprachen uns heimlich, während uns Mr. Dick besorgt von seinem Stuhle aus beobachtete, und so sannen wir einen Plan aus, infolge dessen wir ihn am nächsten Tage mit vortrefflichem Erfolge in Tätigkeit setzten. Auf einen Tisch am Fenster in der Buckingham-Straße legten wir die ihm von Traddles verschaffte Arbeit, welche darin bestand, eine Anzahl Kopien eines gerichtlichen Dokuments über ein Wegerecht zu besorgen, und auf einem anderen Tisch lag das letzte unbeendigte Original der großen Denkschrift. Wir instruierten Mr. Dick dahin, genau abzuschreiben, was vor ihm lag, ohne im Mindesten vom Original abzuweichen. Dagegen, wenn er sich gedrungen fühlte, König Karl I. nur im Mindesten zu erwähnen, sich schleunigst zur Denkschrift auf dem anderen Tische zu verfügen. Wir ermahnten ihn, darin unerbittlich zu sein, und ließen meine Tante bei ihm sitzen, damit sie ihn beobachte. Meine Tante erzählte uns später, dass er zuerst wie ein Paukenschläger gewesen sei und seine Aufmerksamkeit beständig zwischen den beiden Tischen geteilt habe, dass er aber bald, da er davon sehr verwirrt und müde wurde und seine Abschrift gehörig vor Augen hatte, sich in ordentlicher, geschäftsmäßiger Weise daran machte und die Denkschrift auf eine passendere Zeit verschob. Mit einem Worte, obgleich wir Sorge trugen, dass er nicht zu viel arbeitete, und obgleich er nicht mit dem Beginn der Woche anfing, hatte er doch nächsten Sonnabendabend 10 Schilling und 9 Pence verdient, und mein Leben lang werde ich nicht vergessen, wie er in allen Läden in der Nachbarschaft herumlief, um seinen Schatz in 6-Pence-Stücke zu wechseln und diese meiner Tante auf einem Teller in der Form eines Herzens zusammengelegt, mit Tränen der Freude und des Stolzes in den Augen brachte. Er glich von dem Augenblicke an, wo er nützlich beschäftigt war, einem Manne, der von dem wohltuenden Einfluss eines Zaubers beherrscht ist, und wenn es an jenem Sonnabendabend einen glücklichen Mann auf der Welt gab, so war es dieser dankbare Mensch, der meine Tante für die wunderbarste Frau in der Welt und mich für den wunderbarsten jungen Mann hielt. »Jetzt ist es mit dem Darben vorbei, Trotwood«, sagte Mr. Dick, als er mir in einer Ecke die Hände schüttelte. »Ich werde für Sie sorgen.« Und er fuhr mit seinen 10 Fingern in der Luft herum, als ob sie 10 Banken wären. Ich weiß kaum, wer sich mehr freute, Traddles oder ich. »Ich habe wahrhaftig Mr. Micawber ganz darüber vergessen«, sagte Traddles plötzlich, indem er einen Brief aus der Tasche zog und ihn mir gab. Der Brief, Mr. Micawber ließ nie die geringste Gelegenheit, einen Brief zu schreiben, vorübergehen, war an mich adressiert. »Durch gütige Besorgung von T. Traddles Esquire vom Innern Tempel«, er lautete, Lieber Copperfield, Sie sind vielleicht nicht ganz unvorbereitet auf die Nachricht, dass ich etwas gefunden hat. Ich habe es vielleicht bei einer früheren Gelegenheit erwähnt, dass ich ein solches Ereignis erwartete. Ich stehe im Begriff, mich in einer Provinzialstadt unserer glücklichen Insel, wo die Gesellschaft eine glückliche Mischung des Agrikultur- und des Klerikalelements genannt werden kann, in unmittelbarer Verbindung mit einem der gelehrten Berufsfächer zu etablieren. Mrs. Micawber und unsere Sprösslinge werden uns begleiten. In einer späteren Zeit wird unsere Asche wahrscheinlich vermischt werden mit der heiligen Erde des Friedhofs um einen ehrwürdigen Dom, durch den die von mir erwähnte Stadt einen Ruf erlangt hat, der, wie ich wohl sagen kann, von China bis Peru reicht. Indem ich von dem modernen Babylon scheide, wo wir so manchen Schicksalswechsel und ich hoffe nicht ohne Ehre ertragen haben, können Mrs. Micawber und ich uns nicht verhehlen, dass wir für Jahre und vielleicht für immer von einem Individuum scheiden, das durch starke Bande an den Altar unseres häuslichen Lebens gefesselt ist. Wenn Sie am Vorabend eines solchen Abschiedes unseren gemeinschaftlichen Freund Mr. Thomas Traddles in unsere gegenwärtige Wohnung begleiten und dort die einer solchen Gelegenheit angemessenen Wünsche austauschen wollen, so werden Sie unendlich verpflichten, einen, der sich immer nennen wird, der Ihrige Wilkins Micawber. Ich war froh, dass Mr. Micawbers nichts mehr mit Staub und Asche zu tun hatte und dass sich endlich wirklich etwas gefunden hatte. Da ich von Traddles erfuhr, dass die Einladung für den heutigen Abend galt, so sprach ich meine Bereitwilligkeit aus, ihr nachzukommen. Und wir gingen zusammen nach der Wohnung, welche Mr. Micawber unter dem Namen Mr. Mortimer innehatte und die an dem einen Ende von Gray's Inn Road lag. Der Raum der Wohnung war so klein, dass die Zwillinge, die jetzt 8 oder 9 Jahre alt waren, in einer Tischbettstelle im Familienzimmer schliefen, wo Mr. Micawber in einem Wasserkruge ein Gebräu des angenehmen Getränks, wegen dessen er berühmt war, bereitet hatte. Ich hatte bei dieser Gelegenheit das Vergnügen, die Bekanntschaft Master Micawbers zu erneuern, der jetzt ein vielversprechender Knabe von 12 bis 13 Jahren war, sehr behaftet mit der Ruhelosigkeit der Glieder, welche kein allzu seltenes Phänomen in Jünglingen seines Alters ist. Ich sah auch seine Schwester wieder, Miss Micawber, in welcher, wie Mr. Micawber zu uns sagte, ihre Mutter ihre Jugend erneuerte, gleich dem Phönix. »Lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber, »Sie und Mr. Traddles finden uns auf dem Punkte, unsere Pilgerschaft anzutreten und werden alle kleinen Ungelegenheiten, die von einem solchen Zustande unzertrennlich sind, entschuldigen.« Ich sah mich um, während ich ihm antwortete und bemerkte, dass die Familiensachen bereits gepackt und durchaus nicht allzu umfänglich waren. Ich wünschte Mrs. Micawber zur bevorstehenden Veränderung Glück. »Lieber Mr. Copperfield«, sagte Mrs. Micawber, »von Ihrer freundlichen Teilnahme an allen unseren Schicksalen bin ich fest überzeugt. Meine Familie mag es als eine Verbannung betrachten, wenn es ihr beliebt, aber ich bin Gattin und Mutter und werde Mr. Micawber nie verlassen.« Traddles, an den sich Mrs. Micawbers Auge bittend wandte, stimmte mit großem Gefühl bei. »So wenigstens«, sagte Mrs. Micawber, »ist meine Ansicht von der Verpflichtung, welche ich übernahm, als ich die unwiderruflichen Worte wiederholte, »Ich, Emma, nehme dich, Wilkins.« Ich las die Trauungsformel gestern Abend bei Licht durch und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich Mr. Micawber nie verlassen kann. Und, setzte Mrs. Micawber hinzu, obgleich ich mich in meiner Ansicht von der Feierlichkeit irren kann, doch werde ich ihn nie verlassen. »Liebe Frau«, sagte Mr. Micawber etwas ungeduldig, »ich wüsste nicht, dass man von dir verlangte, du solltest etwas der Art tun.« »Ich weiß, lieber Mr. Copperfield«, fuhr Mrs. Micawber fort, »dass mich jetzt das Schicksal in eine fremde Umgebung wirft, und ich weiß auch, dass die verschiedenen Mitglieder meiner Familie, denen Mr. Micawber in der höflichsten Weise von der Welt die Sache angezeigt hat, nicht die mindeste Rücksicht auf Mr. Micawbers Mitteilung genommen haben. Es mag Aberglaube sein«, sagte Mrs. Micawber, »aber es scheint mir Mr. Micawbers Los zu sein, niemals Antworten auf den größten Teil der Mitteilungen, welche er schreibt, zu erhalten. Aus dem Stillschweigen meiner Familie bin ich berechtigt zu mutmaßen, dass sie gegen meinen Entschluss Einwendungen machen. Aber ich würde mich von dem Pfade der Pflicht, selbst nicht von meinem Vater und meiner Mutter abwendig machen lassen, wenn sie noch lebten.« Ich sprach mich dahin aus, dass ich das für den rechten Weg halte. »Es ist vielleicht ein Opfer, sich in eine Metropolitanstadt einzuschließen«, sagte Mrs. Micawber, »aber sicherlich, Mr. Copperfield, wenn es für mich ein Opfer ist, so ist es ein noch viel größeres Opfer für einen Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten.« »Oh, Sie ziehen nach einer Metropolitanstadt«, sagte ich. Mr. Micawber, der unterdessen uns allen aus dem Wasserkruge eingeschenkt hatte, erwiderte, »Nach Canterbury. Die Sache ist die, lieber Copperfield. Ich habe einen Kontrakt abgeschlossen, kraft dessen ich mich verpflichtet habe, unserem Freunde Heep als vertrauter Schreiber zu dienen und beizustehen.« Ich starrte Mr. Micawber, dem meine Überraschung große Freude machte, erstaunt an. »Ich fühle mich verpflichtet, Ihnen zu sagen«, fuhr er mit wichtiger Miene fort, »dass die Geschäftsgewohnheit und die einsichtsvollen Ratschläge der Mrs. Micawber einen großen Anteil an diesem Ausgang tragen. Nachdem der Handschuh, den Mrs. Micawber bei einer früheren Gelegenheit erwähnte, in Form einer Annonce hingeworfen war, hob ihn mein Freund Heep auf und das führte zu einer Zusammenkunft. Von meinem Freunde Heep, der ein Mann von merkwürdigem Scharfblick ist, sagte Mr. Micawber, wünsche ich mit der allergrößten Achtung zu sprechen. Mein Freund Heep hat die vorher bestimmte Entschädigung nicht zu hoch angesetzt, aber hat einen großen Teil seiner Beihilfe, mich von dem Druck peinlicher Verlegenheiten zu erlösen, von dem Werte meiner Dienste abhängig gemacht, und auf den Wert dieser Dienste setze ich meine Hoffnung. Was ich überhaupt von Gewandtheit und Einsicht besitze, sagte Mr. Micawber mit prahlerischer Bescheidenheit, werde ich dem Dienste meines Freundes Heep widmen. Ich habe bereits einige Einsicht in die Jurisprudenz erlangt, als Beklagter im Zivilprozess, und ich werde ohne Verzug die Kommentarien eines der ausgezeichnetsten und merkwürdigsten unserer englischen Juristen studieren. Ich glaube, ich brauche nicht erst hinzuzusetzen, dass ich den Richter Blackstone meine. Diese Bemerkung und überhaupt der größte Teil der an diesem Abend gemachten Bemerkungen wurde durch Mrs. Micawber unterbrochen, welche entdeckte, dass Master Micawber auf seinen Stiefeln saß oder den Kopf mit beiden Armen hielt, als ob er herunterfallen wollte oder zufällig unter dem Tisch Traddles auf die Füße trat oder seine Füße übereinander legte oder sie in ganz unnatürliche Fernen hinausstreckte oder sich mit den Haaren unter die Weingläser legte oder seine Ruhelosigkeit in einer anderen, mit dem allgemeinen Interesse der Gesellschaft unverträglichen Form an den Tag legte. Ich saß die ganze Zeit über ganz erstaunt über Mr. Micawbers Mitteilungen und außerstande, mir sie zu erklären, bis Mrs. Micawber den Faden des Gesprächs wieder aufnahm und meine Aufmerksamkeit beanspruchte. Auf das eine vorzüglich möchte ich Mr. Micawbers Aufmerksamkeit lenken, sagte Mrs. Micawber, dass er nicht während seiner Beschäftigung mit diesem untergeordneten Zweige der Jurisprudenz sich die Fähigkeit raubt, später den Gipfel des Baumes zu erreichen. Ich bin fest überzeugt, dass, wenn Mr. Micawber sich mit ganzer Seele einem Berufe widmet, der seiner Fruchtbarkeit an Hilfsquellen und seiner fließenden Rednergabe so angemessen ist, sich auszeichnen muss. »Nehmen wir Mr. Traddles«, sagte Mrs. Micawber, die eine sehr tiefsinnige Miene annahm, »zum Beispiel einen Richter oder ich will sogar sagen einen Kanzler. Schließt sich ein Individuum durch die Annahme einer Stelle, wie Mr. Micawber sie eben antritt, von der Möglichkeit aus, zu einem der soeben genannten Posten befördert zu werden?« »Liebe Frau«, bemerkte Mr. Micawber, aber nicht ohne einen fragenden Blick auf Traddles, »zur Beantwortung solcher Fragen haben wir noch Zeit genug.« »Nein, Micawber«, entgegnete sie, »dein Irrtum ist stets gewesen, dass du nicht weit genug in die Zukunft blickst. Deiner Familie, wenn nicht dir selbst, bist du es schuldig, dass du mit einem umfassenden Blick den entlegensten Punkt des Horizonts, bis zu dem dich deine Fähigkeiten führen können, ins Auge fassest.« Mr. Micawber hustete und trank seinen Punsch mit einer Miene außerordentlicher Befriedigung aus, blickte dabei aber immer noch auf Traddles, als wenn er dessen Meinung zu wissen wünschte. »Die Sache ist einfach die, Mrs. Micawber«, sagte Traddles, um ihr möglichst schon die nötige Aufklärung zu geben, »ich meine die wirkliche, prosaische Tatsache.« »Ganz recht«, sagte Mrs. Micawber, »lieber Mr. Traddles, ich wünsche über einen so hochwichtigen Gegenstand so prosaisch und buchstäblich als möglich zu sein.« »Ist«, fuhr Traddles fort, »dass dieser Zweig der juristischen Laufbahn, selbst wenn Mr. Micawber ein wirklicher Anwalt wäre?« »Ganz recht«, entgegnete Mrs. Micawber. »Wilkins, du schielst und wirst deine Augen gar nicht wieder gerade kriegen.« »Damit gar nichts zu tun hat«, fuhr Traddles fort. »Nur ein Barrister ist zu diesen Ämtern wählbar. Und Mr. Micawber kann nicht eher Barrister werden, bevor er nicht in einer Bursa auf 5 Jahre als Student eingeschrieben ist.« »Verstehe ich Sie recht?«, fragte Mrs. Micawber mit ihrer gnädigsten Geschäftsmiene. »Verstehe ich Sie recht, lieber Mr. Traddles, wenn ich meine, dass nach dem Ablauf dieser Zeit Mr. Micawber als Richter oder Kanzler wählbar wäre?« »Er wäre wählbar«, entgegnete Traddles und legte einen großen Nachdruck auf das letzte Wort. »Ich danke Ihnen«, sagte Mrs. Micawber, »das genügt vollkommen. Wenn das der Fall ist und Mr. Micawber durch den Antritt seines neuen Amtes kein Recht aufgibt, so ist meine Besorgnis zu Ende. Ich spreche natürlich als Frau«, sagte Mrs. Micawber, »aber ich bin immer der Meinung gewesen, dass Mr. Micawber das besitzt, was mein Vater, als ich noch zu Hause war, das richterliche Talent nannte. Und ich hoffe, Mr. Micawber betritt jetzt eine Laufbahn, wo dieses Talent sich entwickeln und eine einflussreiche Stellung einnehmen wird.« Ich glaube wahrhaftig, Mr. Micawber sah sich schon auf dem Wollsack sitzen. Er strich sich mit der Hand wohlgefällig über den kahlen Schädel und sagte mit selbstgefälliger Resignation, »Liebe Frau, wir wollen den Geboten des Schicksals nicht vorgreifen. Wenn ich bestimmt bin, eine Perücke zu tragen, so bin ich wenigstens äußerlich auf diese Auszeichnung vorbereitet«, sagte er, auf seinen kahlen Kopf anspielend. »Ich beklage mein Haar nicht und bin vielleicht zu einem besonderen Zwecke dessen beraubt worden. Ich weiß es nicht. Es ist meine Absicht, lieber Copperfield, meinen Sohn der Kirche zu widmen. Ich will nicht leugnen, dass es mich seinetwegen glücklich machen würde, wenn er es zu etwas Bedeutendem brächte.« »Der Kirche?«, sagte ich, während ich immer noch an Uriah Heep dachte. Ja, sagte Mr. Micawber, er hat eine ausgezeichnete Fistelstimme und wird seine Laufbahn als Chorknabe beginnen. Unser Aufenthalt in Canterbury und unsere örtlichen Bekanntschaften werden uns unzweifelhaft instand setzen, die erste sich findende freie Stelle im Domchor zu benutzen. Als ich Master Micawber wieder ansah, bemerkte ich einen gewissen Ausdruck auf seinem Gesicht, als ob seine Stimme hinter seinen Augenbrauen steckte, wo sie auch sogleich hervorging, indem er uns als eine Alternative zwischen dem Liede und dem Zubettgehen »Es klopft der Specht« vorsang. Nach vielen Komplimenten über seine Kunstfertigkeit wendete sich das Gespräch auf allgemeine Gegenstände, und da mich meine verzweifelten Entschlüsse zu sehr erfüllten, als dass ich meine veränderten Verhältnisse für mich hätte behalten können, so teilte ich dieselben Mr. und Mrs. Micawber mit. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie außerordentlich erfreut sie über den Gedanken, dass meine Tante in Verlegenheit sei, waren, und wie sehr es zur Vermehrung ihrer behaglichen und freundschaftlichen Stimmung beitrug. Als wir mit dem Punsch ziemlich auf die Neige waren, erinnerte ich Traddles, dass wir uns nicht trennen dürften, ohne unseren Freunden Gesundheit, Glück und Erfolg auf ihrer neuen Laufbahn zu wünschen. Ich bat Mr. Micawber, unsere Gläser zu füllen und brachte den Toast in der angemessenen Form aus, worauf ich ihm über den Tisch die Hände schüttelte und zur Feier des großen Ereignisses Mrs. Micawber küsste. In dem ersten Punkt ahnte Traddles mir nach, hinsichtlich des zweiten hielt er seine Freundschaft nicht für alt genug, um eine Nachahmung zu wagen. »Lieber Copperfield«, sagte Mr. Micawber, indem er aufstand und jeden seiner Daumen in eine Westentasche steckte, »der Gefährte meiner Jugend, wenn ich mir diesen Ausdruck erlauben darf, und mein geschätzter Freund Traddles, wenn er mir gestatten will, ihn so zu nennen, Sie werden mir erlauben, Ihnen im Namen der Mrs. Micawber, meiner selbst und unserer geliebten Kinder, in den wärmsten und entschiedensten Worten für Ihre guten Wünsche zu danken. Man könnte mit Recht erwarten, dass ich am Vorabend dieser Reise, die uns zu einem ganz neuen Dasein führen wird,« Mr. Micawber redete, als ob er 500.000 Meilen reisen sollte, einige Scheidebemerkungen gegen zwei solche Freunde, wie ich vor mir sehe, machen würde. Aber alles, was ich in diesem Sinne zu sagen hatte, habe ich bereits gesagt. Die Stellung in der Gesellschaft, welche ich durch Hilfe des geachteten Standes, dessen unwürdiges Mitglied zu werden, ich im Begriff stehe, erreichen werde, werde ich mich bemühen, nie zu schänden, und Mrs. Micawber kann ihr nur jederzeit Ehre machen. Unter dem vorübergehenden Druck pekuniärer Verbindlichkeiten, eingegangen mit der Absicht ihrer sofortigen Bezahlung, aber leider ungetilgt durch eine Verkettung von Umständen, habe ich mich genötigt gesehen, eine Tracht anzulegen, die meinen natürlichen Gefühlen widersteht, ich meine die Brille, und einen Namen anzunehmen, auf den ich keinen gerechtfertigten Anspruch habe. Über diese Sache kann ich nur sagen, dass die Wolke nicht mehr die Trauerszene beschattet und dass der Gott des Tages wieder hoch über den Bergesgipfeln schwebt. Nächsten Montag mit der Ankunft der Nachmittagspost in Canterbury berührt mein Fuß die heimatliche Heide. Mein Name Micawber. Mr. Micawber nahm nach dem Schluss dieser Bemerkungen seinen Platz wieder ein und trank mit gewichtigem Ernst zwei Gläser Punsch hintereinander. Dann sprach er feierlich, »Noch etwas habe ich zu tun, ehe diese Trennung vor sich geht, und zwar eine Tat der Gerechtigkeit. Mein Freund Mr. Thomas Traddles hat bei zwei verschiedenen Gelegenheiten mir zur Aushilfe seinen Namen zu wechseln hergeliehen. Bei der ersten Gelegenheit ließ ich Mr. Thomas Traddles, Sie werden mir erlauben, mich kurz auszudrücken, in der Tinte.« Die Verfallzeit des zweiten ist noch nicht da. Der Betrag des ersten Wechsels, hier sah Mr. Micawber prüfend in seine Brieftasche, war, wenn ich nicht irre, 23, 4, 9,5, der des Zweiten nach meiner Notiz über diese Geschäfte 1862. Diese Summen machen zusammengerechnet, wenn ich nicht ganz irre, 41, 10, 11 und ein halb. Mein Freund Copperfield wird vielleicht die Güte haben, es nachzurechnen. Ich tat es und fand es richtig. Diese große Stadt und meinen Freund Thomas Traddles zu verlassen, sagte Mr. Micawber, ohne mich von dem pekuniären Teile dieser Verpflichtungen zu erlösen, würde in unerträglicher Weise auf meinem Gemüt lasten. Ich hatte daher für meinen Freund Thomas Traddles ein Dokument, welches den gewünschten Zweck erfüllt, entworfen und habe es hier in der Hand. Ich erlaube mir, meinem Freunde Mr. Thomas Traddles meinen Schuldschein für 41, 10, 11 und ein halb zu überreichen und schätze mich glücklich, meine sittliche Würde wieder zu gewinnen und zu wissen, dass ich jetzt wieder mit aufgerichtetem Haupte vor meinen Mitmenschen vorübergehen kann. Mit dieser Einleitung, die ihn sehr rührte, legte Mr. Micawber seinen Schuldschein in Traddles Hände und sagte, dass er ihm in allen Verhältnissen seines Lebens so viel Glück als möglich wünsche. Ich bin überzeugt, dass nicht nur das eben Geschehene in Mr. Micawbers Augen ebenso gut war, als ob er das Geld bezahlt hätte, sondern auch, dass Traddles selbst kaum den Unterschied erkannte, bevor er näher darüber nachdenken konnte. Mr. Micawber ging kraft seiner tugendhaften Handlung mit so stolz aufgerichtetem Haupte vor seinen Mitmenschen vorüber, dass seine Brust noch einmal so breit aussah, als er uns die Treppe hinunterleuchtete. Wir schieden mit großer Herzlichkeit voneinander, und als ich Traddles bis an seine Tür begleitet hatte und allein heimwärts ging, dachte ich mir unter vielen anderen verschiedenen und widersprechenden Sachen, dass, so leichtsinnig Mr. Micawber mit dem Gelde anderer Leute war, ich es wahrscheinlich einer mitleidigen Rückerinnerung an die Zeit, wo ich bei ihm als Knabe wohnte, verdankte, dass er mich nie um Geld angesprochen hatte. Ich hätte gewiss nicht den Mut gehabt, es ihm abzuschlagen, und ich bezweifle nicht, dass er das so gut wusste als ich. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. Januar 2025.